Wenn wir wollten, würden wir sie auf ihrer Stelle verwandeln, sodass sie nicht mehr vorangehen können und auch nicht zurückkehren.